Tarzan und Klößchen trafen sich wenig später mit Gabi und Karl. Zusammen gingen sie zu einer Fahrradhandlung, bei der Willi ein neues Fahrrad erstehen wollte. Vor dem Schaufenster des Geschäfts blieben sie stehen, um eine erste Auswahl zu treffen. Und eine für diesen Verbrecher. Die Adresse von Adolf Burkhardt herauszufinden, war für die TKKG-Freunde nicht weiter schwierig. Und so konnten sie schon bald... Viertel,